Die Geschichte einer Akkumulation von Reichtum, bei der aus Menschen oder Nichtmenschen Investitionsquellen gemacht werden. Diese Geschichte hat Investoren dazu veranlasst, Menschen wie Dinge der Entfremdung anheimzugeben, das heißt mit der Eigenschaft auszustatten, für sich allein zu stehen, als ob die Verflechtungen des Lebens keine Rolle spielten. Durch Entfremdung werden Menschen und Dinge zu beweglichen Gütern. Entfremdung umgeht die Verflechtungen des Lebensraums. Wir werden also herausgetrennt und wir trennen heraus, erwarten im Gegenzug eine ordentliche Portion Glück und werden zwangsläufig enttäuscht. Wir leben eine doppelte Entfremdung, die nur in der Erschöpfung münden kann. Was machen unsere inneren Erzählerinnen daraus? Sie suchen nach Belegen, dass ich die Ausnahme bin, dass ich es besser erwische, weil ich es besser verdiene. Mit wachsender Erschöpfung werden wir anfälliger für quantifizierbare Besser- oder Schlechterstellung. Die berühmte Monopoly-Studie des Psychologen Paul Piff konnte 2013 zeigen, wenn zwei Spielern massiv unterschiedliche Regeln auferlegt und sie dadurch transparent ungleich behandelt werden, macht der innere Erzähler des Bessergestellten aus »Mir geht es besser« schnell »Ich bin besser«. Fazit: Wenn das System nur ungerecht genug ist, reagieren wir nicht mit Rebellion, sondern mit Konfabulation. Wenn es uns schlechter geht, reagieren wir nicht mit Rebellion, sondern mit Zweckoptimismus. Der Schriftsteller John Steinbeck, der sich intensiv mit den Arbeitsverhältnissen in den Vereinigten Staaten befasste, schrieb bereits 1966, die ausgebeuteten Arbeiter sehen sich nicht als ausgebeutete Arbeiter, sondern als vorübergehend in die Klemme geratene Kapitalisten. Heute scheinen wir weniger denn je von der Wirtschaft und ihren Geschichten zu verstehen, während wir mehr denn je davon abhängig sind. Wir erzählen uns über die Welt der Wirtschaft gerne eine Geschichte von Verlässlichkeit, Rationalität und Objektivierbarkeit, da Zahlen Stabilität suggerieren. Bei genauerem Hinsehen sind sie jedoch genauso relativ wie Worte. Dennoch sind und bleiben einige der wirkmächtigsten Narrative unserer Gegenwart wirtschaftliche, genauer gesagt mathematische. Das wäre an sich kein Problem, wären sie nicht so falsch und destruktiv. Und wären wir besser in Mathe. Dann würden wir nämlich auch verstehen, wie sehr das Wachstumsnarrativ des Homo economicus uns in eine fatale Abwärtsspirale zwingt, die zur Zerstörung des Planeten führt. Die Ökonomin Kate Raworth schrieb deshalb in ihrem Buch »Die Donut-Ökonomie – Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört« von 2018, ein Diagramm in der Wirtschaftstheorie ist so gefährlich, dass es praktisch niemals gezeichnet wird, der langfristige Verlauf des BIP-Wachstums. Denn wenn die Weltwirtschaftsleistung bis 2050 um 3% pro Jahr wächst, dann verdoppelt sich die Größe der Weltwirtschaft bis etwa 2037 und wird sich bis knapp 2050 verdreifachen. Das bedeutet auch doppelt und dreifach so hohe Belastungen für Ressourcen und Umwelt, es sei denn, man schafft Wachstum ganz ohne Verbrauch und CO2-Ausstoß, wonach es momentan eher nicht aussieht.